Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite. Hier ist die Elite. Einen schönen guten Tag, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Die Elite, das Laberzin. Mit einem kleinen Zwischenruf zwischen den Jahren, so zum Jahresausklang. Mit dem Zeilenende und dem Auslösini. Das bin ich. Glück auf. Glück ab, Kaboom, Wusch, Krach. Das ist ja schön. Kaboom, Wusch, Zack. Wann war das mal Wort des Jahres? Weiß ich nicht, wann das mal Wort des Jahres war, aber ich dachte, ich stimme die Leute schon mal auf die Böllerei ein. Ja, hört auf mit der Böllerei, macht irgendwie, keine Ahnung, nehmt eine Taschenlampe und macht Leuchtfeuer in die Luft. Ich find's gut, wenn Sachen explodieren. Schießt damit aufs Bundeskanzleramt. Das habt ihr nicht hier gehört. Ja, irgendwie, ich weiß nicht, Feuerwerk, ich hab Katzen, weißt du? Die mögen das gar nicht so sehr. Ja, gleiches Problem, aber ich mag es, wenn Sachen explodieren. Was soll ich machen? Ich bin ein Linker. Ja, aber du könntest doch dazu aufrufen, dass man einfach ganz weit weg von allen Katzen, keine Ahnung, trefft euch alle in Berlin. Fahrt alle nach Berlin. Nein. Macht das nicht wie Kraftklub quasi. Ihr wollt alle nach Berlin. Ich rufe hier alle auf, ein letztes Mal eine riesige große Explosion, die alle Probleme löst. Ja, Berlin. Ein Ort, perfekt. Bam. Asoziale aller Länder vereinigt euch, oder sowas. Geht doch. Keine Ahnung. Funktioniert. Ja, apropos. Das würde dann auch dafür sorgen, dass, was du, dann hättest du noch anständige. Ja. Apropos anständige Leute. Weißt du, wo anständige Menschen leben? Nicht in Berlin. Nein, im Erzgebirge. Aber du wolltest noch was erzählen. Ja, ich wollte noch sagen, also es geht ja sowieso mit der Welt bergab. Wir hatten ja linke Jahresabschlussfeier und es wurde von der Internationalen nur die erste Strophe gesungen. Also. Weil man den Text der anderen beiden Strophen nicht mehr weiß, oder was ist das Problem? Ich weiß es nicht. Sie haben dann Brüder zur Sonne, zur Freiheit und zwar alle gefühlt 725 Strophen gesungen und da war ich dann wieder raus. Da kann ich nur die erste Strophe. Und Brüder zur Sonne, zur Freiheit ist jetzt nicht so das Bekannteste von allen. Also deswegen würde ich eher sowas wie Susanne zur Freiheit empfehlen. Es hat nur 3 Strophen und Michi Becks Part ist so schlecht nicht. Ja, keine Fanta 4-Referenzen in diesem Podcast, danke. Außerdem ist Brüder zur Sonne zur Freiheit eigentlich ein SPD-Lied, aber egal. Apropos, es geht bergab. Weißt du, wo es auch bergab geht? In diesem Podcast. Ja, und je nach Blickwinkel im Erzgebirge. Im Erzgebirge. Das heißt, dieser Podcast entsteht im Erzgebirge. Wird der von so kleinen Räuchermännchen geschürft oder was? Weiß ich nicht. Müsste man mal hinfahren. Lass uns doch zum nächstjährigen, 10-jährigen Bestehen ins Erzgebirge fahren. Dort vielleicht sogar live podcasten aus einer Erzbergwerkgrube. Ich würde gerne, wenn, dann aus einer Drechselstube gerne podcasten. Ja, es gibt ja jetzt auch in Sachsen Lithium. Da wurde ja Lithium gefunden. Also schön. Oh je. Lass uns mal kurz darüber sprechen. Das passt nämlich so wunderbar. Weißt du, was das erzgebirgische Wort des Jahres ist? Nein. Soll ich dir eine Auswahl geben und du darfst dir eins raussuchen? Das darfst du gerne tun. Ich recherchiere nebenbei Städte im Erzgebirge. Aue. Das klingt wie, wenn du einem aufs Maul haust. Der sagt Aua und Aue ist in Aue, Aue. Mhm. Ja, ja. Also, ein Gauchenschepper. Ja. Ist der Gauchenschepper das Wort des Erzgebirges dieses Jahr? Oder Garten? oder Heigesam oder Hichnoserb. Chinaserb. Oder ist es das Huschale? Oder ist es Kratzl? Oder ist es Netzen? Oder ist es Rottweil? Oder ist es ein Chicherigiri? Ach, Chicherigiri. Oder ist es Zach? Ihr habt die alle schon wieder vergessen, deshalb sage ich Zach. Na, Zach ist ein bisschen feucht. Und Chicherigiri ist ein Grünton. Okay. Ein spezieller. Rottweil ist ein Schubkarren, Netzen heißt Gießen, also etwas B-Netzen wahrscheinlich. Dann Skratzl ist ein kleines Gartengerät, das kannst du ja brauchen. Das Huscherle ist ein kleines Feuer im Schuppenofen machen. Dann ein Chinaserb ist eine Vogelmiere, nicht Niere, sondern Miere. Heigesamen ist ein Grassamen, Garten ist Jäten und Gauchenschipper ist ein Jauchenschöpfer. Ich finde es interessant, wie wenig Erzbegriffe dabei sind und wie viel Gartenbegriffe dabei sind. Der Erzgebirgler gärtnert offenbar gerne. Scheinbar. Und er zündet es im Notfall an mit einem Huscherle. Was ist das Wort des Jahres? Das Huscherle. Erzgebirge. Ja, natürlich. Deswegen, das passt ja zu unserem Podcast, weil du ja gerade Dinge in die Luft sprengen möchtest. Dafür kannst du auch so ein Huscherle nehmen, um das quasi so vorzubereiten. Du machst ein Gläs Huscherle und da kannst du dann die ganzen Böller erstmal anzünden und dann pfup wegwerfen. Da kannst du dich dann in einer Gartenlaube quasi verbarrikadieren. Nur so eine eine Granatenwurfluke und da wirfst du dann deine Böller raus. Traumhaft. Ich meine, Erzgebirge hat ja auch eine relativ nahe Grenze zu einem relativ guten Dealerbereich. Also du kriegst natürlich auch die wunderbaren Böller aus der Tschechischen Republik relativ leicht ins Erzgebirge reingeholt. Du musst die. Und Polen ist auch nicht weit. Du musst die gar nicht über die Grenze, weil es gibt auch ein böhmisches Erzgebirge. Wir könnten einfach im böhmischen Erzgebirge podcasten. Ja, aber im böhmischen Erzgebirge wird wahrscheinlich nicht verstanden werden. Ja, ich glaube. Spricht man im böhmischen Erzgebirge auch immer noch so komisch Deutsch? Das weiß ich nicht, aber ich habe so meine Zweifel, dass wir im erzgebirgischen Erzgebirge verstanden werden, weil die sprechen da auch komisch. Das Problem dürfte vor allem sein, wenn wir denen erklären, dass wir auch auf Spotify sind, dann sagen die, ihr singt also. Denn, du weißt, aus Böhmen kommt die Musik. Ja. Wir können auch den böhmischen Traum einfach singen. Das ist den meisten Leuten übrigens gar nicht bewusst. Also, dass aus Böhmen die Musik kommt. Die saßen zwar alle irgendwie in der Serengeti, die ganzen vielen Menschen, und dann irgendwann haben sie sich da verbreitet und dann sind die ja über die Serengeti und die ganze Welt. Aber dann saß in Böhmen einfach der Herr Musik, Karol Musik, und hat da die Musik erfunden. Ja. Der saß da dran, hat auf seinen Topf getrommelt und hat gemerkt, klingt so schlecht nicht. Hat dann irgendwie an den Haarseiten seiner Frau so rumgezupft, so bum, bum, bum, bum, bum, hat gemerkt, so ui. Und wenn ich jetzt an der Seite zupfe und dann auf den Topf klopfe, das ist schon Musik. Und ja. So hat der Herr Musik die Musik erfunden. Ja, der hieß aber, glaube ich, Karel, nicht Karol, weil er ist ja Tscheche und kein Pole. Da will ich nicht meine Hand dafür ins Feuer legen. Böhmen ist eine Geschichte voller Missverständnisse, Wandel. Und ja, also ich würde da nicht die Hand für uns vorlegen. Vielleicht war es auch ein Deutscher. Vielleicht war es auch Gott. Vielleicht hieß er Karl Musik. Oder vielleicht war es ein Österreicher. Dann heißt er Karl Musik. Man weiß es nicht. Ja. Oder es war ein Hesse. Schwierig. Und er hatte immer einen Handkies dabei. Ja, ich glaube aber nicht, dass der Hesse die Musik erfunden hat. Nee, aber wahrscheinlich saß der Herr Handkees daneben, neben Herrn Musik. Könnte sein. Die Herren Handkees und Musik. Du hattest doch schon wieder was im Sekt. So, wollen wir kurz darüber sprechen, was das Wort des Jahres in Deutschland ist? Lohnt es sich, darüber zu sprechen? Naja, wir sind ja der einzige Podcast, der noch tatsächlich selbst stattfindet und nicht von irgendeiner KI gesprochen wird. Warum eigentlich? Warum muss ich eigentlich hier jede Woche noch performen? Können wir das nicht auch durch eine KI ersetzen? Als guter Vorsatz fürs neue Jahr? Nein. Weil wir es können. Wir wollen ja zumindest noch ein bisschen Menschlichkeit in die Welt hinaustragen. Und tatsächlich, das Wort des Jahres ist KIRA. KIRA, also Kira quasi. Nein, KI und dann ERA. Du erinnerst dich an die Ära Rehagel bei Werder Bremen. Oder nein. Die Ära Juri Mölders bei Schalke 04. Nein. Oder die Ära Merkel bei der CDU. Nein. Oder die Ära BSW. Die BSW-Ära. Nicht? Ich habe Gerüchte halber davon gehört, dass es das BSW immer noch gibt und das irritiert mich ein bisschen, aber... Anderes Thema. Naja, Fakt ist auf alle Fälle, die KI-Ära ist das Wort des Jahres. Ja, das ist, Deutschland kriegt halt das Wort des Jahres, was es verdient hat. Deutschland kriegt ja auch den Bundeskanzler, den es verdient hat. Ja, weißt du denn, was das Jugendwort des Jahres ist? Nee, das weiß ich nicht, aber ich habe witzigerweise, ich habe mir Sumania 2 im Kino angeschaut. Und da gibt es eine Schneeleopardin, die eine Nachrichtensprecherin ist. Und die wird tatsächlich von Susanne Daubner synchronisiert. Und das ist sehr witzig. Hm? Wenn man da im Kino sitzt und sich denkt, Moment, die Stimme kennst du. Hat sie denn das crazy gesagt? Nee, hat sie nicht. Aber es wäre crazy, wenn sie das sagen würde. Siehst du merkst schon, das crazy sagt die Jugend. Du sagst nur crazy. Nee, ich habe das wäre gesagt, weil ich ja ein Konjunktiv gebraucht habe. Das crazy ist ja Indikativ. Das crazy kann auch Konjunktiv sein, wenn du einfach das wäre weglässt. Das crazy? Nee, das ist es ja wieder Indikativ. Ne, das crazy, also wäre, das wäre crazy? Nee, das crazy heißt ja, das ist verrückt und nicht das wäre verrückt. Wichtiger Unterschied. Ich unterstelle unserer Jugend jetzt mal nicht, dass sie so unflexibel ist. Ich unterstelle unserer Jugend, dass sie ein sehr feines Gespür dafür hat, wann man den Indikativ und wann man den Konjunktiv benutzt und dass man den unterscheiden muss. Nein. Das ist, also das, was du da unterstellst, ist unter der Würde der Jugend. Apropos Würde der Jugend, was bleibt denn von der Würde der Jugend dieses Jahres? Von der Würde der Jugend bleibt nicht viel, weil alles, was sie bekommen hat, ist noch mehr Altersarmut und jetzt auch noch verpflichtende Musterungen. Danke, Onkel Friedrich. Da sitze ich jetzt wiederum dran und denke mir so, wie lustig ist eigentlich dieser Arschkarten-Move jetzt? Denn du musst ja, wenn du jetzt eine Musterung einführst, ja, dann erst dann wird ja gelost. Ja. Und wenn du dann gelost wirst und keinen Bock auf Töten an der Waffe hast, ja, dann musst du verweigern. Ja. Dann wiederum musst du natürlich einen Ersatzdienst leisten, weil du wurdest ja für einen Dienst festgerufen. Das heißt, erst dann könnte ein Bundesamt für Zivildienst überhaupt erst aktiv werden. Heißt aber, das Bundesamt für Zivildienst kann gar nicht so groß gemacht werden, weil es ja quasi nur für den Restposten, der nicht zur Armee will, da ist. Die aber sowieso eigentlich eher so einen Restposten von keinen Bock, sich umbringen zu lassen oder den Kopf hinzuhalten für die Scheiße. Aber die meisten Jugendlichen werden überhaupt nichts damit zu tun haben in der Zukunft. Wenn also quasi, keine Ahnung, 20% der Leute gemustert werden und 5% davon sagen, nö, wir wollen aber gar nicht, dann ist quasi von einem Jahrgang, weil dann werden nochmal 5% nachgemustert vielleicht, oder nachgezogen, dann ist quasi das Bundesamt für Zivildienst, das zuvor für relativ viele Zivildienstleistende zuständig war, dann nur für 5% der Jugend möglicherweise, die gerade in dem Jahr gezogen werden, zuständig. Ich bin in der Gesetzesmaterie nicht ganz so tief drin. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob da geregelt ist, ob die einen Ersatzdienst leisten müssen, wenn die sagen, nö, kein Bock. Lies in unserer Verfassung nach. Nein. Das wäre ja eine Ungleichbehandlung dann am Ende des Tages gegenüber denjenigen, die gar nicht gemustert werden und das könnte mit dem Antidiskriminierungs... Die gezogen werden, meinst du? Ja, das könnte mit dem... Das wenn gemustert werden, alle. Ja, aber mit denen, dass die dann Ersatzdienst leisten müssen, das könnte unter Umständen mit anderen Werten des Grundgesetzes kollidieren, würde ich behaupten. Außerdem gibt es ja einen Bundesfreiwilligendienst. Ja, aber... Du brauchst also keinen Zivildienst. Du meinst also, wer dann nicht... aber du kannst doch nicht jemanden zum Bufti machen, nur weil er nicht zum Bund will. Ja, das wäre ja die... ich würde sagen... Der wird halt, der macht halt nichts. Naja, die, also wie gesagt, du hast schon recht, diese Ungleichbehandlung ist natürlich etwas, wo man schon durchaus dran steht und sich denkt, irgendwie deshalb, ist so ganz ideal gelöst. Deshalb glaube ich gar nicht, dass das so läuft, wie du das prophezeit hast. Ich nehme nicht an, dass im Gesetz drin steht, dass du dann Ersatzdienst leisten musst. Das heißt auf Deutsch, jeder Jugendliche, der dann sagt, nö, ich will eigentlich gar nicht zum Bund, sagt dann einfach, nö, ich will nicht zum Bund und muss dann auch keinen Ersatzdienst leisten. Ja, unser Bundesverteidigungsminister Armin Laschet glaubt ja sowieso, dass allein durch die Tatsache, dass die zur Musterung gehen, plötzlich ganz viele Leute zur Bundeswehr kommen. Ja, die Schwierigkeit dürfte halt sein, dass, also zu meiner Zeit bist du halt bereits zur Musterung, meistens mit deinem Artikel... ich habe keine Lust auf durch die Gegend schießen, ja. In der Tasche rumgerannt und hast gesagt, hey, ich würde übrigens direkt verweigern, falls ich irgendwie dann doch nicht T3, T7 oder T4 oder T5 werde. Zu unserer Zeit wurde ja, glaube ich, T3 schon nicht mehr gezogen, T7 ja dann schon gar nicht mehr und T4 und 5 war ja sowieso untauglich. Es könnte allerdings natürlich passieren, dass du jetzt, wenn du jetzt diesen Effekt hast, dass du, wenn du gezogen wirst, dass jetzt noch mehr Leute gucken, dass sie bei der Musterung schon durchfallen. Also möglichst T4, T5 kriegen oder T7. Ja. Ja. Also übrigens ganz kurz zur Erklärung für alle Menschen da draußen, die nicht gemustert worden sind. Es geht los mit T1. Mhm. Und T1 war ja witzigerweise nicht der tauglichste, fitteste überhaupt. Sondern T1 war der tauglichste, fitteste überhaupt in der Größe zwischen 1,75 und 1,90 oder 1,95, wenn ich es richtig weiß. Das heißt, warst du größer oder zu klein, durftest du gar nicht T1 werden, weil T1 ist auch für den Protokolldienst zuständig und der Verteidigungsminister steht halt nicht auf Riesen und nicht auf Zwerge und Hobbits. Dementsprechend, da musst du quasi die richtige Körpermaßform haben, damit du überhaupt auf den Verteidigungsminister warten darfst an einem Flughafen. Flughafen ist ein gutes Stichwort, weil T1, nur mit einer T1-Musterung du ja bei der Luftwaffe als Pilot unter Umständen anfangen kannst. Und da darfst du auch nicht zu groß oder zu klein sein, weil du sonst nicht ins Cockpit passt oder zwischen den Gurten durchrutschst. Ich glaube, auf meinem Wunschzettel, auf meinem Musterungsbescheid stand drauf, dass das Einzige, wofür ich nicht antreten darf, Protokolldienst war. Jetpilot stand war durch absolut nicht ausgeschlossen. Dann haben die gelogen bei dir. Und ich war nicht T2, ich war ja T2, weil ich ja zu klein bin für diese 1,75 Regel. Also dementsprechend, ich flog da durch. Du hattest T1, oder? Ich bin T5. Was, du bist T5? Ich bin T5. Kein Bock gilt nicht. Das ist mir scheißegal, ich bin T5. Ich bin untauglich. Gut, wir sprechen mal off-air darüber, warum du so untauglich bist. Wenn der Krieg kommt, wedel ich damit rum und sage, sorry Leute, ich habe das Ding sogar noch irgendwo, wenn ich mich nicht irre. Herrlich. Was ich mir fürs neue Jahr wünsche, auf jeden Fall, ist ganz viele untaugliche Jugendliche. Die sind doch auch. Ja, und zwar geistige... Die Geschichte wird dir wahrscheinlich nicht reinfallen. Ja? Du kennst die Geschichte, wo die Tiere im Wald gemustert werden? Den Witz. Ja, bedingt. Plötzlich fangen die Tiere im Wald, man beschließt, dass die Tiere im Wald jetzt auch zur Bundeswehr gehen müssen und die haben natürlich irgendwie alle keinen Bock. Und dann hören sie davon, dass irgendwie nur halt die körperlich unversehrtesten irgendwie eingezogen werden. Und dann kommen sie halt so auf Ideen, sich von Teilen ihrer Körper zu trennen. So der Hase trennt sich hinten sein Puschelschwänzchen ab und sagt, ausgemustert, hab keinen Schwanz. Und dann geht es so weiter und dann kommt irgendwann der Bär. Und der Bär überlegt, was kann er, hat auch keinen Bock, irgendwie andere Leute zu töten. Was kann er sich abhacken? Und hat leider nichts, aber er hat auch überhaupt gar keinen Bock, in den Krieg zu ziehen. Deshalb schweren Herzens lässt er sich eine Pfote abhacken. Und dann geht er halt zum Musterungsarzt. So, kommt raus, ja, sagt, ich bin auch ausgemustert, zu schwer. Ja. Okay, ja, das lag, ne, der lag auf der Hand. Aber ja, ich hatte ja, wie gesagt, ich hatte sogar 10 Sekunden lang T1. Das ist schön für dich. Ja, der Arzt sagte, hier, super gut, T1. Und die Schwester guckte nochmal auf den Zettel und meinte, na, die Körpergröße ist das Problem. Tja. Tja. Und damit war ich T2. Tja, sage ich dann nur. Ja, aber ich hätte Jetpilot werden können. Ich hätte quasi Bomberpilot werden können. Beim nächsten Mal. Also vielleicht. Und dann, vielleicht ergibt sich für dich ja noch die Möglichkeit. Nee, ich habe ja dann verweigert. Das kann man ja wieder zurücknehmen. Ich habe ja von meinem verfassungsrechtlichen Recht Gebrauch gemacht, tatsächlich zu sagen, nö, Freunde, dieses durch die Gegend robben, durch den Schlamm mit einer Waffe und dann auf irgendwelche Menschen schießen, irgendwie nicht so mein Ding, ich diene lieber an der Windel. Einziger Ehrenmove. Ehrenmove könnte dann ja Jugendwort des Jahres nächstes Jahr werden. Ehrenmove, genau, sich den Hintern hinhalten für. Apropos Wort des Jahres und Jugendwort. Es gibt ja auch noch das Unwort des Jahres, das wir übrigens noch nicht verkünden können, denn es wird erst am 13. Januar 2026 verkündet. Gibt's also denn dann, schon, wenn das Jahr auch vorbei ist. Gibt's schon eine Longlist oder eine Shortlist? Na, soweit ich sehe, nicht, wenn es wird ja wohl gesammelt. Okay. Also ich schlage schon mal Friedrich Merz als Unwort des Jahres vor. Es kann, glaube ich, bis zum 31.12. Eingereicht werden. Entsprechend, ja. Du submittest denen dann unsere Folge, oder? Bitte? Du submittest denen einfach unsere Folge mit meinem Vorschlag, dass Friedrich Merz das Unwort des Jahres werden sollte. Wird gemacht. Fritzen. Das Jugendwort des Jahres ist Rumfritzen. Rumfritzen, ja. Schön. Wollen wir noch kurz darüber sprechen, was die drei Unworte des Jahres der letzten 3 Jahre waren, um einfach nur die Brücke von deinen Jugendlichen zu, was könnte es denn dieses Jahr sein? Denn 3 Dinge waren jetzt schon mal dabei, können nicht nochmal wiedergewählt werden. Haben wir dabei, nicht dabei dieses Jahr. 2022 waren es die Klimaterroristen. Ah, ich erinnere mich. Das größte Problem, vor dem Deutschland jemals stand, bis Friedrich Merz kam. Genau. Und auch aus den letzten beiden Jahren noch ganz beliebt Remigration. Oh, der Dauerbrenner aus der Blauen Partei. Kann also nicht wiedergewählt werden. Und Bio-Deutsch ist letztes Jahr gewesen, dementsprechend auch nicht wieder zu wählen. Schön. Schön. Brandmauer Demontage wäre vielleicht so ein Unwort. Weimarer Verhältnisse. Weimarer Verhältnisse drohten ja schon, als eine vierte Partei in den Bundestag eingezogen ist. Also seit den 80ern haben wir quasi Weimarer Verhältnisse. Ich hätte auch noch ein Unwort des Jahres. Fritz von Papen. Auch schön. Schön. Schönes Ding. Lass uns diese Folge Fritz von Papen nennen. Ja, finde ich gut. Ein mehr ernst gemeinter Vorschlag könnte ich mir vorstellen, dass tatsächlich Stadtbild ein heißer Anwärter auf das Unwort des Jahres ist. Das ist vor allem das undefinierteste Wort des Jahres. Er hat doch sehr eindeutig gedogwhistled, was er damit meint. Ja, er hat aber gesagt, frag deine Tochter. Töchter. Das ist ja das, was ich meine. Also er oder deine Töchter. Genau, also er hat grundsätzlich sowieso alle Menschen ausgeschlossen, die nicht mindestens zwei Töchter haben. Ja, also dementsprechend, weißt du übrigens, wer das ganze Ding verkündet? Das Unwort des Jahres? Ja. Nein, weiß ich nicht. Darf ich mir jemanden wünschen? Nee, du darfst aber gerne mal schätzen. Es hat was mit dir zu tun. Es hat was mit mir zu tun. Mhm. Mit mir. Ja, also es ist deine Alma Mater. Das ist meine Alma Mater. Das ist der deutsche Sprachatlas, also Uni Marburg. Die Philipps-Universität zu Marburg. Ja. Die verkündet das. Genau, das Unwort des Jahres wird am 13. Januar an der Philipps-Universität Marburg verkündet. Schön. Ist das so ein Wanderpokal dann? Nee, ich glaube, das machen die immer. Okay. Also ist nie groß gefeiert worden. Also es hing nie an der Uni eine Flagge mit Biodeutsch oder Klimaterroristen. Naja, ich habe meine Alma Mater ja 2014 auch verlassen und war seitdem tatsächlich nie wieder in Marburg, was ich manchmal ein bisschen bedauere. Aber andererseits gibt es so wenig Möglichkeiten, da kostengünstig zu übernachten. Ja. Ah, ich sehe übrigens gerade, die Uni teilt ja auch mit, dass es schon ein paar Vorschläge gibt, die dann hier auch in der Presse kolportiert werden. Okay. Wollen wir die noch kurz durchsprechen? Mit Stadtbild bist du ganz weit vorne, ist dabei. Ha! Ich sollte Hellseher werden. Stadtbild haben wir schon abgefrühstückt, dann machen sie mal weiter. Genau, lass uns noch kurz, wir wünschen schon mal ein frohes neues Jahr, wenn ihr das hier hört. Ist vielleicht noch dieses Jahr, wenn ihr es später hört, ist es nächstes Jahr. Dann freut euch auf unsere Rückblickfolgen und ich sage das nur deswegen, weil es könnte sein, dass du explodierst bei den Begriffen. Ja, also wenn ich bei den Begriffen nicht explodiere, ich habe meinen Jahresrückblick schon ein bisschen vorbereitet, kann ich versprechen, dass ich in den Jahresrückblickfolgen mehrfach explodieren werde. Okay. Ja, zumindest für die Monate, die wir schon vorbereiten können. Ja, ich hatte ja schon 11 Monate, die ich machen konnte. Und für den Dezember konnte ich schon so einen Recall zusammenstellen. Okay, also die Begriffe sind Asylwende. Ich stelle mir gerade die Frage, was ist eigentlich die Asylwende? Also wir marschieren doch seit, keine Ahnung, 1991 marschieren wir doch schnurstracks auf immer weniger Asyl, immer weniger Freundlichkeit, immer mehr Bar? Es gibt ähnliche Vibes wie diese geistig-moralische Wende, die Helmut Kohl uns angedeihen lassen wollte in den 80ern. Schwierig. Vor allem das Witzige ist, Asylwende heißt, es ist ja jetzt nicht so, dass wir irgendwann mal sehr, sehr extrem asylfreundliche Politik mittendrin mal spontan hatten, so, hey, jetzt ist alles super. Also Merkel hat zwar die Grenzen aufgemacht und dann gesagt, hier, kommt mal und passt mal auf, aber so richtig asylfreundlich war der auch nicht. Ich finde das auch, halt dass... lasst euch mal kurz einpferchen und seid halt mal in diesen diesen Flüchtlingsheimen, aber so wirklich eine Lösung war es ja nicht. Also, ich würde auch nicht sagen, dass Merkel die Grenzen aufgemacht hat, aber... Und man muss ja dazu sagen, das eigentlich Interessante ist ja auch, Wir hatten jetzt, es ist jetzt auch nicht so, als hätte man irgendwie diese Leute hier behalten wollen. Also so man sagt, ja, nö, mach mal Asyl und flüchtlingsfreundliche Politik, sondern man hat immer noch gesagt, ja, und die verpissen sich aber, sobald es möglich ist. Also es ist ja noch nicht mal so, dass man irgendwie so eine Integrationslösung gefunden hat, so richtig. Die verpissen sich nicht, sobald es möglich ist, sondern sogar davor schon. Also wir schieben Leute nach Afghanistan ab. Gut, dann das nächste Unwort des Jahres ist Deal. Ja, das ist ein Unwort, weil ein Deal ist kein Deal halt meistens. Dann auch qualifiziert ist Drecksarbeit. Oh, das war dieses, das war ja schon wieder halb vergessen, das ist Israel macht die Drecksarbeit für Deutschland, nicht? Naja, die machen also die Drecksarbeit für andere Leute, ja, ja. Also, ja, also für den Westen oder was auch immer. Für den Westen. Ja, genau. Der Westen, TM. Dann kommt das Lieblingswort der Spezialdemokraten. Das Sondervermögen. Okay, das finde ich witzig, dass das Sondervermögen tatsächlich als Unwort nominiert worden ist. Ja, wobei, also es ist ja eigentlich kein also das Sondervermögen sind ja schon auch Schulden. Also ich glaube, ich gehe zu meinem Berater demnächst, sagt, dass ich ein Sondervermögen brauche. Soll mal Easy Credit können. Wenn ich so drüber nachdenke, habe ich tatsächlich noch nie drüber nachgedacht. Also es ist ja jetzt hier eine nachdenkliche Folge fast schon. Das ist schon ziemliche Jahresende angekommen da. Schon ziemliche Sprachverarsche, das Sondervermögen. Naja, vor allem, wenn du drauf schaust, wie es dann auch noch tatsächlich ausnutzbar ist und regelbar ist. Plus, du hast ja noch den lustigen Faktor, dass ja alle Kommunen geplärrt haben, dass sie jetzt ziemlich pleite sind. Und Sondervermögen scheint da wohl nicht den Spielraum zu geben, den die Kommunen brauchen. Es gibt auch nicht irgendwie eine Lösung, dass man Kommunen jetzt finanziell irgendwie so wirklich besser stellt. Das ist richtig. Und es kommt auch nicht so viel bei den Kommunen an. Das ist jetzt so langsam geht das durch die Lokalpressen, was da so bei den Kommunen ankommt. Und das ist lachhaft. Ja, was ich sehr viel lustiger finde, ist ja tatsächlich, weißt du, was so zwei richtig große, fette Töpfe sind, die Kommunen so richtig schröpfen? Die Kreisumlage und die Sozialausgaben. Ja, die zwei richtig gemeinen Dinge sind eben alles was irgendwie mit Asyl, Flüchtlingen und Co. zu tun hat. Nur die Lösung ist nicht, okay, wir brauchen weniger Flüchtlinge, sondern die Lösung muss sein, okay, aber das ist ja ein Problem, das eigentlich nach Verfassung garantiert sein müsste. Also Asyl ist ein Verfassungsrecht. Also sollte es eigentlich auch die oberste Ebene, die für Grenzen zuständig ist, nämlich der Bund, irgendwie schaffen, das zumindest mal auf die Kommunen so trickle-down-mäßig Kohle runterfließen zu lassen, dass das auch funktioniert. Weißt du, wie ich meine? Also die Bundeswehr liegt klar in der Landesverteidigung, Grenzen und Co. und hast du nicht gesehen, ist eine Bundesaufgabe. Ja? Ja. Aber wenn in der Verfassung steht, du hast hier irgendwie so Asyl und das läuft ja über die Bundesverteilung. Die Kommunen haben ja jetzt nicht so ein hey, übrigens, wir nehmen den und hey, wir nehmen den und war, sondern das kommt ja im Bund und der Bund verteilt das erstmal so ein bisschen. Wenn ich es richtig verstanden habe. Und dementsprechend ist es eine Bundesaufgabe und deswegen muss der Bund da irgendwie auch eine Finanzierungslösung finden. Heißt nicht zu sagen, nö, einfach alle raus. Und auch nicht Grenzen einfach dicht und sagen, ach so, juristisch ist das nicht erlaubt. Egal. Ja. Der zweite Punkt, der so richtig böse in die Kommunen reinschlägt, ist die Kohle, die Kommunen ausgeben, weil sie Dinge nicht leisten. Das Gute-Kita-Gesetz und das Kita-für-alle-Gesetz sorgt nämlich dafür, dass Eltern, die einen Anspruch auf einen Kita-Platz haben, den möglicherweise gar nicht nehmen wollen, aber wenn sie ihn nicht nehmen wollen, trotz allem klagen können und dafür die Kohle bekommen. Mhm. Wenn es keinen Kita-Platz gibt. Und diese Kohle zahlen Kommunen quasi, also mit jedem Kind, das eine Kommune aufnimmt, zahlt sie dieses Kind entweder mit einem Kita-Platz, den sie bereitstellt, oder eben nicht. Also, ist auch schön. Mhm. Ja, und ansonsten gibt es natürlich noch ganz viele schöne Dinge, die Kommune für alle möglichen Leute macht. Und dann kommt ja noch der Gewerbesteuerhebesatz. Ist auch ein schönes Thema. Ah, du meinst Steuerparadiese in Deutschland. Naja, anders wird ein Schuh draus. Du legst halt einfach deinen Ort dahin, wo du quasi gewerbesteuertechnisch halt besser irgendwie unterwegs bist. Und damit gehen halt großen Städten, die aber möglicherweise trotz allem gewisse Infrastrukturen für solche Unternehmen bereitstellen, trotz allem die Kohle flöten. Ich sag mal so, wenn du ein Unternehmen in Lützen anmeldest und in Leipzig aber irgendwie mehr oder weniger deine ganzen Mitarbeiter hast, dann hast du halt einfach den Gewerbesteuerhebesatz von Lützen, aber die Leute nutzen halt die Infrastruktur von Leipzig. Leipzig hat nun nichts davon. Und so findest du genügend andere Orte auf diesem wunderschönen Erdball, die gewerbesteuerhebesatzmäßig die größeren Örtchen nebendran so ein bisschen schröpfen. Grüße an die Taschenuschis übrigens. Ja. Ja, auch auf der Liste, um wieder mal dein Blutzustrom etwas hochzutreiben in alle Körperteile, um den Blutdruck quasi hochzutreiben, also den Zustrom zu hochzutreiben, denn andere begrenzen den Zustrom mit dem Zustrombegrenzungsgesetz. Ja. Dazu möchte ich mich an dieser Stelle einfach nicht äußern, weil das ist justiziabel, was ich dazu zu sagen habe. Gut, und wir haben noch einen Begriff, der ist schön. Nein, er ist nicht Gebrauchtwagenhändler. Ein Begriff, den ich sehr liebe. Weil ich dazu mal eine schöne Grafik gemacht habe, die ich leider nicht als Folgenkachel verwenden kann, weil es Copyright-Probleme gäbe. Und zwar, stell dir mal vor, ein Todesstern. Ja. Ja, so ein handelsüblicher galaktischer Todesstern. Ja. Mit dem kannst du ja auch Law and Order durchsetzen. Ja. Ja. Das ist quasi die Technologieoffenheit. Law and Order, technologieoffen denken. Also Technologieoffenheit ist auch ein Unwort des Jahres. Ich wäre ja schon wieder schreiend aus dem Hemd gesprungen. Weil ja unlängst quasi das Aus vom Verbrenner aus bekannt gegeben wurde. Ja. Und das ja begründet wurde mit, muss ja technologieoffen sein, wo ich ihn gefragt habe, ja, aber also wenn ich eine Technologie verbiete, dann sage ich ja nicht, mit welcher Technologie es in die Zukunft gehen wird, sondern ich sage nur mit dieser Technologie nicht. Und dann habe ich ihn gefragt, warum das jetzt nicht technologieoffen ist. Und dann ist mir eingefallen, dass der Begriff von der CDU und von der FDP kommt und ich es da mit Begriffsanalyse einfach sein lassen sollte und den aufs Maul haue. Du, wie gesagt, als einige andere Waffensysteme zum Beispiel neu erfunden wurden, hat man gesagt, ja, aber die alten kann man noch benutzen, Technologieoffenheit. Da hat sie es relativ zügig gerecht. Ich sag nur berittene polnische Soldaten im Zweiten Weltkrieg. Ja. Da war man auch noch technologieoffen. Ohne sich jetzt über die Polen lustig zu machen zu wollen, weil ja, gab auch genügend anderes Material, was die in den Krieg geworfen haben. Aber ja, es gab auch noch eine berittene Armee. Mhm. Ja, gut, oder musst ja. Soldaten, also. Ja, da musste ich ja irgendwie gegen die Nazis wehren. Ja, also dementsprechend technologieoffen. Schön. Ja, warum machen wir das eigentlich mit diesem Kohleverbrennen nicht einfach weiter? Auch, also so kraftwerksmäßig. Oder, keine Ahnung, Atom. Warum buddelt eigentlich niemand die Lausitz weiter um? Oder, ja genau, also einfach mal technologieoffen. Warum nicht Kutsche? Jetzt werden die richtigen Fragen gestellt und ja. Öfter mal Kutsche. Oder warum dürfen wir nicht einfach ganz technologieoffen für ganz Deutschland senden? Und zwar auf einer Radiowelle. Einfach mal technologieoffen, weißt du, wie ich meine? Mhm. Das wäre es doch. Also lieber MDR. Lieber SWR. Auch wenn der SDR schöner gewesen wäre. Lieber SWR. Falls ihr irgendwie so zwei Knalltüten, wir sind in eurem Sendegebiet, falls ihr irgendwie so zwei Knalltüten auf die deutschlandweite Sendefrequenz bringen wollt, oder zumindest in den Umfang von Deutschland, dann gebt uns eine Sendung. Wir machen das ganz technologieoffen. Wir müssen nicht podcasten alleine. Wir können das auch über Radiowellen und über eure Internetplattformen machen. Genau. Ganz technologieoffen. Alternativ bringt uns in jede Mikrowelle. Wir können auch eine Nummer kleiner. Wunderbar. Ansonsten hast du denn einen Favoriten für Unwort des Jahres? Die sind alle schön. Die haben es alle verdient. Ja, ja. Also ich finde, die haben es einfach alle verdient. Ich finde immer noch, dass man es mit, man könnte es einfach zusammenfassen. Also alle diese schönen Vorschläge, die du gemacht hast, mit Friedrich Merz. Ja. Oder Kleinko. Ja. Blackrod fand ich auch, finde ich, die sehr hübsche Formulierung für diese Koalition eigentlich. Ja. Du, so sehr, wie sie doch damals bei Schwarz-Rot-Grün nach Kenia, war es Kenia? Ja, das ist Kenia-Koalition. Genau, und Schwarz, Ding war ja Jamaika-Koalition. Du kannst Schwarz-Rot auch in Afrika finden. Uganda, oder? Angola. Da ist aber, ist da nicht ein Maschinengewehr in der Flagge drin oder sowas? Ja, und? Wo genau hast du da? Es ist kein Maschinengewehr. Es ist eine Machete und so ein halbes Zahnrad plus ein Stern. Also. Ja. Und das ist gelb wiederum. Und das sind auch die Einflüsse, die in der, so die Resteinflüsse der FDP, die ja jetzt nicht mehr im Parlament sitzt. Also. Ja, ist richtig. Es sieht aber auch ein bisschen kommunistisch aus. Ja, Lars Klingbeil ist doch immer noch in der SPD. Ja, Lars Klingbeil ist aber kein Kommunist. Als ich das letzte Mal nachgeschaut habe, war er kein Kommunist. Nein, aber er ist so weit außerhalb der SPD, dass er ja quasi ein Gegengewicht braucht irgendwo. Das könnte natürlich sein. Sonst würde er sein. Quasi rausputzen. Das ist wie so eine Wippe. Bei so einer Wippe brauchst du immer ein Gleichgewicht, sonst fällst du irgendwann von der Wippe. Von der Wippe wäre ein guter Name für eine EU-Kommissionspräsidentin. Genau. Luisa von der Wippe. Ja. Gut. Ja, also ich drücke allen Kandidatinnen und Kandidaten für das Unwort des Jahres die Daumen. Ihr habt es alle verdient. Ihr seid tolle, tolle Bewerberinnen und Bewerber. Und ich freue mich schon auf die Endperformance. Und macht weiter so. 9 von 10 Punkten. Ja. Und weißt du übrigens, welcher Name mir jetzt gerade bei noch so durch den Kopf geistert als schlechtes Wortspiel? Und warum man bitte nicht sagen soll, die niederländische Sprache ist ganz nah am Englischen dran. Schieß los. Van der Vaart. In diesem Sinne, macht's gut, rutscht schön, lasst euch gut gehen. Wir sehen uns 2026 in alter Frische. Heiter weiter. Der Eure bis die Hölle gefriert. Tschüssigen, euer Aushilfs-Jedi. Ja, chillige New Year oder so. Tschüss.